Erster ein Engel bläst seine Trompete. Ich sehe einen Stern. Der Stern fällt vom Himmel auf die Erde. Der Stern bekommt einen Schlüssel. Der Schlüssel ist für ein tiefes Loch. Zweiter, der Stern öffnet das Loch. Aus dem Loch kommt Rauch. Es ist wie Rauch von einem großen Feuer. Die Sonne wird dunkel. Die Luft ist schlecht wegen dem Rauch. Dritter, aus dem Rauch kommen Heuschrecken. Sie gehen auf die Erde. Sie haben Kraft. Sie können wehtun wie Skorpione. Vierter, die Heuschrecken dürfen kein Gras kaputt machen. Sie dürfen keine Bäume kaputt machen. Sie dürfen nur Menschen wehtun. Aber nur Menschen, die kein Zeichen von Gott auf der Stirn haben. Fünfter, die Heuschrecken dürfen die Menschen nicht töten. Aber sie dürfen sie wehtun. 5 Monate lang. Es tut weh wie ein Skorpionstich. Sechster, die Menschen wollen sterben. Aber sie können nicht sterben. Sie suchen den Tod. Aber der Tod kommt nicht. Siebter, die Heuschrecken sehen aus wie Pferde für den Krieg. Sie haben etwas wie Gold auf dem Kopf. Ihr Gesicht ist wie ein Menschengesicht. Achter, sie haben Haare wie Frauen. Ihre Zähne sind wie Löwen. Neunter, sie haben etwas wie Eisen zum Schutz. Ihre Flügel machen Lärm. Es ist wie viele Pferde, die in den Krieg ziehen. Zehnter, sie haben Schwänze wie Skorpione. Sie haben Stacheln. Mit den Stacheln können sie Menschen wehtun. 5 Monate lang. Elfter, sie haben einen König. Der König ist ein Engel. Er kommt aus dem tiefen Loch. Sein Name ist Abaddon auf Hebräisch. Auf Griechisch heißt er Apollyon. 12. Das erste Leid ist vorbei. Aber es kommen noch 2. 13. Der 6. Engel bläst seine Trompete. Ich höre eine Stimme. Die Stimme kommt von dem goldenen Altar vor Gott. 14. Die Stimme sagt zu dem Engel, lass die 4 Engel frei. Sie sind am großen Fluss Euphrat gefesselt, 15. Die 4 Engel werden frei. Sie sind bereit. Sie sollen ein Drittel der Menschen töten. Zu einer bestimmten Stunde, an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat und in einem bestimmten Jahr. 16. Es gibt sehr viele Reiter. Ich höre, wie viele es sind, 200 Millionen. 17. Ich sehe die Pferde und die Reiter. Sie haben rote, blaue und gelbe Kleidung zum Schutz. Die Köpfe der Pferde sind wie Löwen. Aus ihrem Mund kommt Feuer, Rauch und gelber Rauch. 18. Ein Drittel der Menschen stirbt. Sie sterben durch das Feuer, den Rauch und den gelben Rauch. Das kommt aus dem Mund der Pferde. 19. Die Pferde haben Kraft in ihrem Mund und in ihrem Schwanz. Ihre Schwänze sind wie Schlangen. Sie haben Köpfe. Damit tun sie weh. 20. Die anderen Menschen sterben nicht. Aber sie ändern sich nicht. Sie hören nicht auf, schlechte Dinge zu tun. Sie beten weiter falsche Götter an. Götter aus Gold, Silber, Stein und Holz. Diese Götter können nicht sehen, hören oder gehen. 21. Die Menschen ändern sich nicht. Sie hören nicht auf zu töten. Sie hören nicht auf, Gift zu mischen. Sie hören nicht auf, schlechte Dinge mit anderen Menschen zu tun. Sie hören nicht auf zu stehlen.